Von den Wohltaten, fünftes Buch, 20 bis 25. 20. Wohltat, entgegnet man, willst du das nennen, wodurch dem andern ein Leid und eine Plage zugefügt wird? Es gibt, antworte ich, manche Wohltaten, die ein trübes und unfreundliches Aussehen haben, wie Schnitt und Brand als Heilmittel und Anlegung von Fesseln bei Wahnsinnigen. Man hat nicht darauf zu sehen, ob es einen schmerzt, wenn er die Wohltat empfängt, sondern ob er sich darüber freuen sollte. Ein Groschen ist deshalb noch nicht schlecht, wenn ihn ein Ausländer verschmäht und einer, der das Gepräge nicht kennt. Man kann eine Wohltat hassen und doch empfangen, wenn sie nur Nutzen bringt, wenn nur der Geber sie in der Absicht gab, Nutzen zu stiften. Es kommt nicht darauf an, ob einer auch etwas Gutes übel aufnimmt. Drehe es nur einmal um. Es hasst einer seinen Bruder, den zu behalten ihm gut wäre. Töte ich denselben, so ist das doch keine Wohltat, wenn der andere schon sagt, es sei eine und sich darüber freut. Auf eine recht tückische Weise schadet derjenige, dem man für einen Frevel zu danken hat. Das ist klar, ist eine Sache nützlich, so ist sie dadurch auch eine Wohltat, schadet sie, so ist sie deshalb auch keine Wohltat. Ja, ich kann dir etwas geben, was weder nützt noch schadet, und doch ist's eine Wohltat. Ich finde den Vater eines Menschen tot in einer Einöde, ich begrabe seinen Leichnam. Nutzen habe ich weder ihm selbst gebracht, denn was lag ihm daran, auf welche Art er zu Staube würde, noch seinem Sohne, denn was gewann er dadurch? Ich will dir sagen, was diesem geworden ist. Ich war das Werkzeug, durch das von ihm eine heilige und dringende Pflicht erfüllt ward. Ich habe an seinem Vater getan, was er selbst hätte tun wollen und auch sollen. Doch nur in dem Fall ist's eine Wohltat für den Sohn, wenn ich es nicht meinem eigenen Gefühle zulieb und aus Menschlichkeit getan habe, wie ich jeden andern Leichnam versorgt hätte, sondern wenn ich den Körper erkannt und daran gedacht habe, ich wolle in diesem Falle dem Sohn etwas zulieb tun. Wenn ich aber einen unbekannten Toten in die Erde verscharre, so habe ich für diesen Liebesdienst niemanden zum Schuldner, und ich habe fürs Allgemeine menschlich gehandelt. Es kann mir jemand sagen, was kümmerst du dich denn so darum, wem du eine Wohltat erwiesen hast, als wolltest du einmal Vergeltung dafür fordern. Manche sind der Ansicht, man dürfe nie Vergeltung fordern und führen folgende Gründe dafür an. Ein Unwürdiger wird auch ungefordert nicht vergelten, ein Würdiger wird von selbst Dank erstatten. Überdies, hast du einem rechtschaffenen Manne Gutes getan, so warte, beleidige ihn nicht durchs Anheischen, als würde er nicht aus eigenem Antriebe vergolten haben. Hast du einem Nichtswürdigen Gutes getan, so nimm die Strafe dafür hin. würdige den Namen der Wohltat nicht herab, indem du ein Darleihen daraus machst. Zudem ist das Zurückfordern ungesetzlich, weil es kein Gesetz gibt, das es gebietet. Das ist wohl wahr, solange mich nichts drängt, solange die Umstände mich nicht zwingen, will ich lieber um eine Wohltat betteln, als eine zurückfordern. Aber wenn es sich um das Wohl meiner Kinder handelt, wenn mein Weib in Gefahr kommt, wenn des Vaterlandes Rettung und Freiheit mich hingehen heißt, wo ich nicht hin will, dann werde ich meinem Ehrgefühl Gewalt antun und offen erklären, ich habe alles getan, um der Hilfe eines Undankbaren nicht zu bedürfen. Am Ende muß das dringende Bedürfnis, eine Wohltat vergolten zu erhalten, über die Scheu, sie zurückzufordern, Meister werden. Zudem, wenn ich einem rechtschaffenen Manne Gutes tue, so geschieht es mit dem Gedanken, nie Vergeltung zu fordern. Es dränge mich denn die Not. 21. Aber entgegnet man, das Gesetz ist dawider, indem es nicht erlaubt, auf Vergeltung zu bestehen. Für viele Fälle gibt es kein Gesetz und keine rechtliche Klage, wo das leitet, was mächtiger ist als jedes Gesetz, nämlich was sich im menschlichen Leben von selbst gibt. Kein Gesetz sagt, man soll des Freundes Geheimnis nicht aussagen, keines, man soll auch dem Feinde treu und Glauben halten. Wo ist ein Gesetz, das uns bindet, unser Versprechen zu erfüllen? Dennoch werd ich unzufrieden sein mit einem, der ein geheimes Gespräch nicht für sich behält, und es empört mich, wenn ein gegebenes Wort nicht gehalten wird. Aber entgegnet man, du machst aus der Wohltat ein Darleihen. Keineswegs, ich greife ja zu keinem Zwangsmittel, ich mache ja nur meine Ansprüche geltend und nicht einmal das, sondern ich mahne nur. Selbst die höchste Not wird mich nicht dazu vermögen, dass ich mich an einen halte, mit dem ich mich lange herumstreiten müsste. Wer so undankbar ist, dass es bei ihm mehr brauchte als ein Mahnen, den lass ich gehen und achte ihn nicht für wert, ihn zur Dankbarkeit zu nötigen. So wie ein Wucherer manche Schuldner nicht anfordert, von denen er nämlich weiß, dass bei ihnen alles durch ist und dass sie auch an Ehre nichts mehr zu verlieren haben, so werde ich manche Undankbare unverhohlen und vorsätzlich laufen lassen und an keinen eine Wohltat zurückverlangen, außer wo ich weiß, ich habe sie nicht abzudringen, sondern nur als erwidert anzunehmen. 22. Es gibt viele, die, was sie empfangen haben, weder zu verleugnen noch zu vergelten geschickt sind, weder edel genug, um dankbar, noch schlecht genug, um undankbar zu sein, schläfrig und zögernd, langsame Zahler, aber nicht ganz schlechte. Solche werde ich nicht anfordern, sondern mich ihnen nur in Erinnerung bringen und sie auf ihre Schuldigkeit aufmerksam machen, wenn sie diese nicht selbst tun. Diese werden mir alsbald erwidern, o verzeih doch, ich habe wahrlich nicht gewusst, dass es dir an diesem oder jenem fehlt, sonst hätte ich dir's selbst angeboten. Halte mich doch ja nicht für undankbar, ich weiß wohl, was du an mir getan hast. Dergleichen Leute, warum sollte ich Bedenken tragen, sie zu bessern, ihnen selbst und mir zu gut? Wo ich einen abhalten kann, Unrecht zu tun, da will ich's, umso mehr einen Freund auf der einen Seite, dass er sich überhaupt nicht verfehle, auf der andern, dass er sich namentlich nicht gegen mich verfehle. Ich erweise ihm eine neue Wohltat, wenn ich ihn nicht undankbar sein lasse. Auch werde ich ihm nicht mit harten Vorwürfen kommen über das, was ich an ihm getan habe, sondern so milde als möglich, als wollte ich ihm nur Gelegenheit zur Dankbarkeit geben, werde ich seinem Gedächtnisse zu Hülfe kommen und um eine Wohltat bitten. Dass ich eigentlich Erwiderung will, wird er schon selbst fühlen. Möglich ist's freilich auch, dass ich etwas harte Worte zu gebrauchen habe, wenn ich hoffen darf, dass er dadurch zu bessern sei, denn wie einen Aufgegebenen darf ich ihn deshalb doch nicht behandeln, sonst mache ich mir aus einem Undankbaren einen Feind. Freilich, wenn wir Undankbaren auch nicht einmal die blauen Flecken der Mahnung schlagen wollen, so machen wir sie nur um so unbereitwilliger zum Vergelten. Manchmal aber lässt man solche, die wohl zu bessern wären und gut werden könnten, wenn sie gekitzelt würden, dadurch ins Verderben versinken, dass man sie nicht mahnt. Durch Mahnung hat aber schon manchmal ein Vater seinen Sohn gebessert und ein Weib den auf Irrwege sich verlierenden Gatten zurückgebracht und ein Freund wankende Freundestreue wieder gehoben. 23. Manche brauchen, damit sie erwachen, zwar keine Stöße, aber doch ein Rütteln. Ebenso ist bei manchen die Gewissenhaftigkeit in Rücksicht des zu erstattenden Dankes nicht gerade verschwunden, aber eingeschlafen. Da muß man denn rütteln. Mache dein Geschenk nicht zu einer Versündigung an mir, denn Versündigung ist's, wenn du es in der Absicht nicht heimforderst, damit ich ein Undankbarer werden soll. Wie? Wenn ich nicht weiß, woran es dir fehlt, wenn ich durch Geschäfte zerstreut bin und da und dorthin zu tun habe und deshalb der Gelegenheit nicht wahrnahm. Lass mich's wissen, was ich kann und was du willst. Warum gibst du die Hoffnung auf, bevor du einen Versuch machst? Warum eilt es dir so, nicht nur die Wohltat, sondern auch den Freund aufzugeben? Woher weißt du denn, ob es Mangel an gutem Willen oder ob es Ungewissheit ist, ob es am Herzen oder nur an den Kräften bei mir fehlt? Mache doch eine Probe, darum will ich mahnen, nicht mit Bitterkeit, nicht vor den Leuten, ohne Beleidigung, so daß er nur zur Erinnerung gekommen, nicht hingeführt, zu sein glaubt. 24. Es war bei dem vergötterten Julius Cäsar einer von den Veteranen verklagt worden, der gegen seine Nachbarn etwas gewalttätig gewesen sei, und es wurde ihm hart zugesetzt. Da sagte er: »Du erinnerst dich doch, mein Feldherr, dass du in Spanien, in der Nähe des Sucro, Xuca, den Knöchel verrenkt hast?« Da Cäsar erwiderte: »Ja, er erinnere sich wohl«, so fuhr er fort: »Du erinnerst dich wohl auch, als du in glühender Sonnenhitze unter einem Baum dich niedersetzen wolltest, der nur ganz wenig Schatten streute und der Ort so unbequem war, wo zwischen spitzen Felsen jener einzige Baum hervorgebrochen war, dass einer von deinen Kriegsgefährten dir sein Oberkleid als Kissen hinlegte?« Als Cäsar antwortete: »Wie sollte ich mich nicht erinnern? Und zwar wollte ich von Durst gequält, weil ich schmerzenshalber nicht zur nächsten Quelle gehen konnte, auf allen Vieren hinkriechen. Zum Glück brachte mir ein Kriegsgefährte, so eine tapfere und unverdrossene Seele, Wasser in seinem Helm. Und würdest du wohl, mein Feldherr«, sprach er, »diesen Menschen noch kennen oder jenen Helm?« »Den Helm«, sagte Cäsar, »könnte er nicht mehr kennen, recht wohl aber den Mann, und«, fügte er hinzu, »er möchte wohl böse darüber sein, dass dieser ihn mitten im Gange der Untersuchung auf alte Geschichten führte. Du bist's einmal nicht.« »Kein Wunder«, entgegnete er, »dass du mich nicht erkennst, o Cäsar. Bei jenem Vorfall war ich noch unverstümmelt, nachher bei Munda in der Schlacht ward mir ein Auge ausgeschossen und einige Knochen am Kopfe mußten herausgenommen werden. Auch jenen Helm, wenn du ihn sähest, würdest du nicht mehr kennen. Ein hispanischer Säbel hat ihn zerspalten.« Cäsar ließ den Prozess gegen diesen Mann nicht weiterführen, und das Äckerchen, das wegen eines Weges, der dem Nachbar gehörte, die Ursache des Haders und Prozesses gewesen war, hat er seinem Soldaten geschenkt. 25. Nun, hätte er nicht Anspruch auf Erwiderung seiner Dienste machen sollen bei dem Feldherrn, dessen Gedächtnis bei der Menge der ihm vorgekommenen Gegenstände nicht so in Ordnung sein konnte und dem es in seiner hohen Stellung und bei der Leitung des Heeres nicht möglich war, jedes einzelnen Soldaten zu gedenken? Das heißt nicht eine Wohltat zurückfordern, sondern nur die wohlverwahrte und in Bereitschaft gehaltene sich zueignen, wobei man jedoch, um ihrer teilhaftig zu werden, die Hand nach ihr ausstrecken muß. Zurückverlangen werde ich daher eine Wohltat entweder aus Not oder dem zulieb, von welchem ich sie erstattet haben will. Als sich einer in einem Vortrage gleich anfangs und ehe er noch mehr Beweise früheren vertrauten Umgangs vorbrachte, mit den Worten an den Kaiser Tiberius wandte: »Du wirst dich erinnern, dass«, da erwiderte jener: ich habe kein Gedächtnis für das, was ich war. In solchem Falle war mit dem Zurückverlangen einer Wohltat freilich nichts zu machen, da war Vergessen das Beste. Er wollte Freunde und Jugendgenossen nicht kennen, und allein seinen jetzigen Stand betrachtet, den allein berücksichtigt, von dem allein gesprochen wissen. Ein alter Freund war ihm wie ein Auflaurer. Beim Zurückfordern einer Wohltat kommt noch mehr als bei dem Bitten um eine solche darauf an, dass man des rechten Zeitpunkts wohl wahrnehme. In den Worten muß man solche Mäßigung gebrauchen, daß auch ein Undankbarer sich nicht entziehen kann. Schweigen und warten müßte man können, wenn man auch mit lauter Weisen zu tun hätte, und doch wäre es besser, auch die Weisen damit bekannt zu machen, was unsere Lage und unser Verhältnis erfordert. Richten wir doch an die allwissenden Götter unsere Bitten, unser Flehen aber soll sie nicht erbitten, sondern an uns mahnen. Auch den Göttern weist jener homerische Priester ihre Verrichtungen zu und ihre eigenen Altäre, an denen die Gebete der Frommen zu ihnen emporsteigen. Sich mahnen lassen wollen und können und sich willfährig finden lassen, um Ergebenheit zu befördern, grenzt an die höchste Tugend. Wenn der Zaum auf dieser oder jener Seite auch nur gelinde angezogen wird, muß sich das Gemüt, das sich eigentlich am besten selbst regiert, alsbald lenken lassen. Der ist nicht weit verirrt, der auf eine Mahnung in die Bahn zurückkehrt. Einem solchen muß man seine Leitung nicht entziehen. Verdeckte Augen haben freilich auch Sehkraft, aber ungebraucht. Ein Lichtstrahl von den Göttern gesendet, bringt sie erst in Wirksamkeit. Die Werkzeuge liegen da, wenn sie nicht der Künstler zu seiner Arbeit in Tätigkeit setzt. Es liegt bisweilen im Gemüt ein guter Wille, aber er schlummert bald aus Weichlichkeit und langer Ruhe, bald weil er nicht weiß, was er zu tun hat. Diesen muß man brauchbar machen, nicht im Unwillen ihn verderben lassen, sondern Geduld haben, wie die Lehrer mit den Schwachheiten des irrenden Gedächtnisses beim Lernen der Knaben. Und so wie dieses, wenn man oft nur mit einem oder ein paar Worten nachhilft, in das Geleise des zu haltenden Vortrags geführt wird, so muß es durch Mahnung dazu gebracht werden, Dank zu erstatten.